Schon seit dem Mesolithikum werden verschiedene Rassen von Hunden für ganz verschiedene Zwecke gezüchtet, sagt Gauzinski-Windhäuser. Besonders fleischreiche auch, um gegessen zu werden. Andere Domestikationsversuche dagegen sind gescheitert. Sie zeigt auf den Unterkiefer eines jungen Bären. Deutlich zu erkennen ist, dass er an einer Trense gelaufen ist. Das Mesolithikum ist eine Zeit der Experimente. Archäologen sprechen in diesen Fällen von Delayed-Return-Strategien. Die anstelle der mehr oder minder unmittelbaren Entnahme von Nahrung aus der Natur auf die Investition in spätere Erträge setzen. Das hatte enorme soziale Konsequenzen. Die alten, auf gegenseitiger Unterstützung basierenden Rückversicherungssysteme lösen sich auf. In Notzeiten half man schon noch den Nachbarn, sagt Joris. Aber das funktioniert nicht mehr so gut. Die Ressourcennutzung würde überstrapaziert. Die Gefahr ist groß, dass das kollabiert. Mit der Zeit waren alle Territorien besetzt. Es gab keine Ausweichareale mehr. Das ist ein Grund, warum unter diesen Bedingungen Konflikte neuer Art auftreten. Das überrascht ja auch nicht. Wenn ich selbst nachhaltig plane und mich in der Ausbeute einer Ressource zurücknehme und jemand von außen durchkreuzt meine Pläne, bedroht das meine Existenz. Wie soll ich dann reagieren? Was hier zum ersten Mal geschieht, der Mensch wird sich selbst zur Konkurrenz. Jeder guckt vorrangig auf sich. Man ist nur noch in seinem kleinen Reich zugange und versucht, das Beste für sich und die Seinen daraus zu machen. Wer sich nähert, wird argwöhnisch beäugt, sagt Sabine Gauzinski-Windhäuser. Die Menschen werden zu Platzhirschen und verlieren die große Perspektive aus den Augen. Klingt vertraut?